Ding. Club Ding mit Florian. Und damit einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Heute mit Hagen Fiedli, eine Stunde lang in the Mix. Wir machen mit ihm einen kleinen Herbstspaziergang und starten rein mit dem Song Trouble im Extended Mix. Ist eine schöne, kraftvolle House-Kollabo. Savix, basslastiger House mit Youngers schöner Popstimme und Hannah Bollains Gesang. Wird eine geile Kombi, definitiv jetzt direkt als erster Track. Und dann haben wir Nico de Andrea mit Nona und Borders für euch. Kommt aus dem Süden von Frankreich, kombiniert so in der Musik so ein bisschen melancholischen Pop mit Afro-House und Techno-Beats. Und wie sie selbst sagen, ist das so eine lyrische Metapher, dieser Song Borders, die Grenzen zwischen zwei Seelen einzufangen. Ne? Schauen wir mal, was wir da gleich einfangen. Außerdem Rack und No-Type für euch. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. She sings, la-di-da-di-da, la-di-da-di-da.

Das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Jeden Sonntagabend für euch. Jetzt für euch, Needs No Sleep. Ja, wer braucht das schon, ne? Und Rini Nakari mit Videogames. Also ich würde sagen, das ist Lana Del Rey mit ein paar Umdrehungen mehr. Klingt definitiv geil. Flo Fonda haben wir direkt danach für euch mit Max Metzinger und Running Through My Mind Extended Mix. Mal wieder zwei Locals. Saarbrücker Weins haben mal wieder gekocht. Es schmeckt, finden wir. Und Färber mit The Butcher gleich für euch im Clubding. in the mix. Unser Ding. Club Ding. Club Ding. Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Lights, they call it psychosis, man, stay corrosive. Bodies disappear with my deadly dosage. Know this, everybody's gotta meet the maker. Devil's lieutenant, many men, soul taker. Vicious and sadistic, twisted bone breaker. Sometimes I wish that they called me the baker. My name's on the cover of your local paper. So don't hang around and let the Lord forsake ya. Surges, feared by the people but cursed by the clergy. So you can have your fucking pity back, you heard me. Put your man's on the street and I'm thirsty. Undefeated, blood up on my hands till my work's completed. Yeah. Das ist Förber. und The Butcher. Der Song, der verbindet wirklich harte rhythmische Basslines mit düsteren Synth-Texturen. Und The Butcher spiegelt metaphorisch auch wirklich so die gnadenlose Präzision eines Schlachters wider. Das gibt diesem Track diese aggressive, aber dennoch klare Struktur. Am 14.11. ist das Ding rausgekommen, war jetzt in eurem Radio und wird abgelöst von Anima, Solomon, Till I Die. Ja, die haben sich zuvor bei einem großen Festival kennengelernt, dieses Ultra Music Festival, und sind sich auch in Tomorrowland in Back-to-Back-Sets begegnet. Und Till I Die ist sozusagen die Studiokrönung ihrer Bühnenchemie. Ja, direkt danach FM Psycho für euch und Everything With You legen wir nach. Bock zu tanzen, definitiv emotionaler Trance-Track, 75 BPM, gar nicht mal so flott, aber Tonart C. Ist auf Contra Records released. Ich würde sagen, ja, diese träumerischen Lyrics, Sehnsucht, Zusammenhalt, das passt definitiv in diesen trancigen Song rein. Gleich für euch im Radio. Oh, Unser Ding. Club Ding. Jeden Sonntag ab 22 Uhr. People fail to recognize the good things that happen in their lives. It's every day that the sun rises. We'll be right back. Lefris, ihr hört Rome mit Simon Pingen zusammen. Ihr hört das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix, jeden Sonntagabend für euch. Das war, ja, ein emotionaler Melodic House Track, der handelt von Unsicherheit in Beziehungen. Da gibt es so einige. Besonders spannend, Simon Pingen, der hat sich nicht nur den Vocal Part geholt, sondern ist auch noch Co-Songwriter. Jetzt habe ich noch zwei für euch, Nilo DK und Mustang und Alex Van und Notre Dame mit Carte Blanche und The City, bevor wir dann gleich in den Mix mit Hagen Fiedli reinstarten. We'll be right back. die heißesten elektronischen Tracks. We'll be right back. Ihr hört das Clubding, ihr hört die Sounds of the Underground, ihr hört Alex One, ihr hört Notre Dame, ihr hört Carte Blanche und The City im Extended Mix. Ja, alte Freunde aus Paris, der Song ist eine Hommage an ihre gemeinsame Herkunft. Carte Blanche liefert einen schönen Refrain auch. I fell in love with the city. Ja, die meinen die französische City, diese Hauptstadt. Jetzt haben wir für euch einen DJ und Produzenten, der eine herbstliche Kürbissuppe für euch vorbereitet hatte. Gut, er nennt es Herbstspaziergang. Er lädt uns auf eine Stunde spazieren mit ihm gehen ein. Feinste Bässe, Cozy Melodien. So heißt sein Set, was diese Woche mit uns erteilt und mit euch jetzt gleich eine Stunde lang im Radio ist. Hagen Fiedli, jetzt in dem Mix für euch. We'll be right back. I feel like my best when I'm with you. We See the shadow.